Die Zeit bleibt niemals stehen, jede Stunde rennt dahin. Dass du einmal hier musst scheiden, kommt dir selten in den Sinn. Alle deine schönsten Jahre lässt du achtlos vorüberziehen. Irdsche Freuden, eitle Dinge sind dein Ziel. Doch nur Jesus gibt wahre Freude, tiefen Frieden, echte Ruhe. Eile heute doch zum Kreuze, warte nicht und greif schnell zu. Das, was du dort kannst bekommen, schlägt die Freuden dieser Welt. Jesus führt dich dann ganz sicher himmelwärts. Gottes Uhr, sie läuft ganz anders, wie du denkst, so denkt er nicht. Ist die Zukunft dir verborgen, sieht Gott sie im hellen Licht. Du gestaltest dir dein Leben, machst es sinnvoll oder auch leer. Wann du gehst, wann für dich Schluss ist, weiß nur er. Darum gib doch dein kurzes Leben in die sichere Gotteshand. Diese wird dich sicher führen in das ewige Heimatland. Freund, vergeude keine Zeit mehr, bleib doch stehen und fang neu an. Jesus gibt an deinem Leben einen Sinn. Im Moment, wenn du's nicht ahnst, wirst du von dieser Erde gehen. Dann hat deine Stund geschlagen, du wirst vor dem Richter stehen. Kannst du dann von deinem Leben gute Rechenschaft abgeben? Oder wirst du müssen sagen, dass du nur für dich gelebt hast? Wirst du Jesus dort können danken für die Zeit, die er dir gab? Auch dass er in dunklen Tagen war dein Stecken und dein Stab. Dort erst wirst du wirklich merken, wie so kurz war deine Zeit. Wohl die Menschen, der schon hier sie Gott gewahrt.